Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Bianca Beat und ihr Boss. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bianca Riet und ihr Boss. dress dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever and ever no more. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bianca Beat und ihr Boss. Into the streets, we're coming now. We never sleep, never get tired. Through every feast and suburban life. Turn up the love now, turn up the love. für tausende Party-Peeps auflegen? Schick dein Set an 21-4x-die-0@ndr.de. We'll be right back. Think it's time to put an end to it. Try to clean my head again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bianca Blut und ihr Boss. Keep control. I'm jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel.